Chance, mich anzuwarten. Ja, kein Bock auf das System. Fliege lieber auf der Ground. In der Scheinwächte angenehm. Deutschland Allergie. Ich hab keinen Bock, mich anzuwarten. Mach auf und guck nach mir. Rieche aus dem Bett heraus. Trinke warmes Blut in mir. Deutschland Allergie. Ich bin morgen ja immer Dübel. Lass die Deutschland-Allergie. Fliege lieber in der Sonne. Trinke kühles Blut mit mir. Deutschland-Allergie.